Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, aber irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ha! Da sind wir. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Und wie immer montags haben wir eine freie Themennacht. Das bedeutet, dass ihr mich anrufen könnt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Andrea und die ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Andrea. Hallo. Was ist dein Thema? Ja, danke schön. Ich hoffe dir auch. Ja, klar. Du hörst dich am Telefon ganz anders an. Das sagen die Leute immer zu mir. Anders als im Fernsehen oder im Radio. Ich bin total aufgeregt. Macht nichts. Gut. Um was geht's? Also, vor 14 Tagen hat jemand bei dir angerufen und hat über helle Lichtblitze berichtet. Ja. Kannst du dich daran erinnern? Sehr gut, ja. Und dass er mit seiner Freundin im Bett lag. Und sowas Ähnliches, müsste ich ein bisschen weiter ausholen, ist bei uns passiert. Aha, erzähl es. Also ich bin vor circa 4 Jahren, oder 5 Jahre sind es ungefähr her, da war ich mit meinem Mann noch nicht zusammen, in eine alte Spinnerei eingezogen. Mhm. Ja. Und als wir eines Tages den Dachboden ausgeräumt haben und damit fertig waren, fing es eigentlich an. Also da passierten dann so Sachen wie, dass der Schalter der Kaffeemaschine an und aus ging. Du kennst doch diesen kleinen Schalter. Ja. Und wir saßen daneben und wir haben gesehen, wie er an und aus ging. Wenn ich es nicht gesehen hätte, hätte vielleicht ich nicht glauben. Flackerte ja nur das Licht dieses Schalters, ne? Da sind ja immer so Lichter drin, mhm, so kleine Birnchen. Genau. Also ging nur das Birnchen an und aus oder klickte der Schalter von allein hin und her? Der Schalter klickte mit. Und alle haben es gesehen? Ja, wir waren zu zweit. Das ist bedenklich. Ja, in einer alten Spinnerei. Genau, auf dem Dach, also in der Nähe vom Dachboden, das war bloß noch so 10 Meter entfernt. Ja. Und weil das halt auch immer weiter ging, zum Beispiel die Toilettenspülung begann in der Nacht zu spülen von alleine. Ja. Oder wir sperrten das Bad ab, weil wir schon die Befürchtung hatten, weil das Bad so ein bisschen außerhalb lag, dass die Nachbarn vielleicht nachts uns irgendwie einen Streich spielen wollen. Ja. Dann haben wir die Toilette abgesperrt, am nächsten Tag war die Tür offen. Ja. Wir haben Schritte gehört. Und wenn ich alleine war, hörte ich nachts neben mir im Bett jemanden atmen. Aber da hört der Spaß. Da wird ja wirklich anders. Da wird ja Nein, wirklich anders. Da hört der Spaß wirklich auf, ne? Ja. Ich stelle mir gerade vor, ich liege im Bett eigentlich alleine und neben mir atmet jemand. Ich glaube, ich würde wahnsinnig. Ich glaube, ich würde vielleicht gar nicht mehr die Kraft haben, rauszurennen und würde erstarren. Wie hast du dich denn verhalten? Ja, also nach 1,5 Stunden konnte ich dann doch das kleine Bettlicht neben mir anmachen. Weil du erstarrst wirklich. Also es ist wahrscheinlich habe ich dann auch irgendwann mein eigenes Atmen mehr gehört als alles andere, meinen eigenen Herzschlag. Ja, ja. Aber es war schon heftig. Und also, weil es dann eben so schlimm wurde, habe ich mich beim Grundbuchamt erkundigt und beim Bauamt, was denn überhaupt das für ein Gebäude ist und was da passiert sein könnte, dass es solche Phänomene gibt. Weil irgendwoher muss es ja kommen. Wahrscheinlich sind dort, werden wir jetzt hören, üble Geschichten passiert, oder? Ja, das war eben, wie gesagt, eine alte Spinnerei und vor 50 Jahren war da ein ganz schwerer Brand. Mhm. Und das Holz wurde nicht ausgewechselt, also das wurde nur noch ein bisschen hergerichtet, frisch drüber gebaut und was mit den Leichen an sich passiert ist, weiß keiner. Achso, das kann sein, dass die da irgendwie, da verblieben sind ja nicht. Genau, also die sind auf alle Fälle nicht von dort weggekommen anscheinend. Ehrlich? Aber die haben das doch bestimmt sauber gemacht, das Gebäude und den Raum. Es ist bei uns auf dem Land immer so eine Sache. Also. Na, ich will dir mal sagen, auch egal, wenn man die sterblichen Überreste der Menschen herausgenommen hat, bleibt das ja ein Ort des Unglücks. Richtig, richtig. Und bei uns auf dem Land ist es dann die Tradition, dass man dann für die verstorbenen Seelen eine Messe lesen lässt. Ja. Weiß nicht, ob du es kennst. Also da musst du den Namen von dem Verstorbenen ausfindig machen und dann dem Pfarrer das mitteilen. Das kostet dann eine Kleinigkeit. Aha. Und dann wird bei uns eine Messe für den Verstorbenen gelesen, damit er den Weg also zu Gott halt findet. Ja. Und habt ihr das dann in eurer Wohnung gemacht? Wir haben das beim Pfarrer machen lassen. Ja. Für all die Menschen, die dort verbrannt sind? Genau. Das habt ihr alles rekonstruieren können, wer da verbrannt ist. Wie viele Leute waren das denn? Also das waren insgesamt 2 Leute. 2 Leute. Mhm. Aber die reichten auch vollkommen aus. So, da wurde eine Messe gelesen für die beiden verbrannten Menschen. Richtig. Und dann haben wir Weihwasser mitnehmen müssen von unserer Wohnung und nochmal komplett durchweihen. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob es Glaube war, auf alle Fälle hörte es danach wirklich auf. Nichts mehr? Nichts mehr. Keine Klospülung? Nichts Kein mehr. Klicken der Schalters nichts. Der Kaffeemaschine? Nichts. Ha. Also wirklich wie im von Film, heute ne? auf morgen. Bitte? Wie im Gruselfilm. Ja, aber wie Poltergeist, so ein bisschen. Solche Phänomene gibt es ja bei uns im Kreis auch. Ich meine, Rosenheim ist auch bekannt für seine Poltergeist. Ja, ja, ja, ja, das habe ich früher auch schon mal mitbekommen. Aber ja. Im Ernst, warst du oder bist du eigentlich ein rationaler Mensch und würdest sagen, oder hast vorher gesagt, ich glaube an sowas nicht? Oder warst du eher offen für sowas? Also ich war schon eher offen. Mhm. Schon eher. Schade, ich hätte jetzt gerne gehört von dir, aber, dass du gesagt hättest, ja. Nein, ich fand das immer völlig bescheuert und bin völlig baff jetzt, dass es passiert ist. Der bei mir da damals dabei war, ja. Der war einer von der Sorte, der hätte es nur dann geglaubt, wenn man, also wirklich, wenn er es selber gesehen hat. Aber er hat es dann genau gesehen, so war es. Doch, genau so war es. Und er hat dann auch alles mitgemacht. Am Anfang hat er noch gesagt, ja, lauter Spinnerei, was willst du da zum Pfarrer und was machst du da für ein Theater? Bis zur Polizei bin ich gegangen, ich war bei der Polizei. Also André, ich will mal sagen, es muss ja nicht immer so diese traditionelle Interpretation stimmen, dass es nur mit Toten und mit Seele zu tun hat. Richtig. Es könnte ja einfach sein, und davon bin auch ich überzeugt, dass es noch viele Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die wir nicht begreifen und nicht kennen. An Energien, an Strahlen oder ich weiß ich was. Und dass da gerade zufällig etwas stattgefunden hat, warum auch immer in eurer Wohnung, dass das eine Auswirkung auf Materielles, für uns Wahrnehmbares hatte. Ne? So könnte man es doch auch sehen. Richtig. Mhm. Aber es geht ja noch weiter. Seit wir hier in dieser Wohnung sind und ich mit meinem Mann zusammen bin. Ihr seid wieder umgezogen, also rausgezogen. Also ich bin alleine umgezogen, bin dann dort ausgezogen. Seit der Minute, wo ich ausgezogen war und mein guter Bekannter ist noch in der Wohnung geblieben, ging es bei ihm weiter. Ich war draußen. Mich hat nichts mehr interessiert. Und dann hat mir seine Mutter erzählt, dass es eben noch weiterging und er daraufhin dann auch ausgezogen ist. Also es fing dann wieder an, nachdem du ausgezogen bist. War, dann warst du quasi der gute Engel und hast es ferngehalten, das Böse. Und als du dann weggingst. Das wäre schön, Mann. Ja. Also am gruseligsten, also mit der Kaffeemaschine könnte ich mich vielleicht noch arrangieren. Obwohl, nee, könnte ich auch nicht. Wenn ich da sitzen würde, völlig unbeteiligt und ein paar Meter vor mir klickt dieser Schalter von alleine um, würde ich auch nachdenklich werden. Aber, ja, Jürgen, aber das liegt bei uns in der Familie. Meine Tante wird seit Jahrzehnten von einem schwarzen Mann verfolgt, der durch ihre Wohnung läuft. Und der tut ihr nichts. Aber den sieht nur sie? Nein, den sehen, also bis zum Tod meines Onkels sahen ihn, ich glaube, 4 Familienmitglieder. Der ging durch die eine Wand durch bis zur anderen. Gott, aus was für eine Familie kommst du? Ich kriege jetzt Angst, ich muss aufhören. Sonst sehe ich hier auch gleich schwarze Männer laufen und kann gar nicht mehr richtig unterhalten. Keine Angst. Du musst einfach bloß keine Angst haben. Es kann ja, wenn guten Menschen passiert nichts, Jürgen. So einfach ist es. Gut, aber man sieht sich ja selbst auch nicht immer nur als guten Menschen. Ne? Man sieht ja auch die eigenen Abgründe. Gut, na gut, das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Gegeneinander abwägt, glaube ich. Lieber Andrea, dir geht's gut im Moment, das freut mich. Kein Spuk, kein falsches Atmen neben dir, nur das Atmen deines Freundes. Ja, und so soll es auch bleiben, deines Mannes. Alles Gute. Alles klar, Domian, mach weiter so. Ne? Ja, danke schön. Tschüss. Servus. 0800 5678 111. Freie Themennacht heute, wenn ihr gerne mit mir reden wollt über Spuk oder über alles Mögliche und auch alles noch Unmögliche, dann ruft mich an. Oder faxt mir unter 0800 5678 110. Nadja, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Um was geht's bei dir? Ja, also ich bekomme Morddrohung. Von wem? Das weiß ich nicht genau. Also ich habe eine Vermutung, wer das sein könnte. Mhm. Und also habe ziemliche Angst. Und seit wann läuft das? Also die Morddrohungen laufen jetzt seit gestern Nachmittag. Das ist ja noch ganz frisch. Ja. Und was heißt Drohungen? Gab es seit gestern Nachmittag mehrere Drohungen? Ja. Wie viel? Also es gab wohl alle 10 Minuten klingelte das Telefon. Ach. Und also da waren so Morddrohungen gewesen, wie ich sollte aufpassen, wenn ich über die Straße laufe. Dann sollte ich mich 2-mal umgucken, nicht, dass mich ein Auto platt fährt. Mhm. Und ich sollte ganz besonders auf meine Tochter aufpassen, weil ich habe eine kleine Tochter von 1,5 Jahren. Mhm. Und ich sollte die auf keinen Fall draußen alleine rumlaufen lassen. Ja. Sonst könnte das eines Tages sein, dass das Kind nicht wieder nach Hause kommen würde. Das sagt eine Männerstimme zu dir? Ja, es ist auf jeden Fall eine Männerstimme, nur ich kann halt nicht erkennen, wer das ist, weil es ist eine verzerrte Stimme. Mhm. Mhm. Reagiert die Stimme auf dich, wenn du irgendwas sagst? Nein, gar nicht. Sagst du denn irgendwas? Ja, ich frage dann wer ist da ja. Und ich kriege aber so keine Antwort, also wer da ist. Die spult ihren Text runter, diese Stimme, und legt dann auf. Ja, also er sagt dann, ich bin dein schlimmster Albtraum. Ne? Also das ist das Einzige, was ich von ihm zu hören bekomme. So, fast alle 10 Minuten, also ja. Eine Riesenmenge von Anrufen gab es dann schon seit gestern. Ja. Gab es vorher auch irgendetwas Ungewöhnliches, etwas Sonderbares, oder fing das jetzt schlagartig gestern Nachmittag an? Also ich habe SMS bekommen auf mein Handy. Mhm. Da wurde ich wurde bis aufs Schlimmste beleidigt. Mhm. Und ich wurde als Schlampe hingestellt. Ja. Und ich sollte doch mal die Tage in meinem Briefkasten gucken. Dann, ich würde eine Nachricht in meinem Briefkasten halten und da würde halt draufstehen, Punkt, Punkt, Punkt. Was damit gemeint ist, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also üble Sachen, rundherum, alles. Ja. Es hat sich ja in deinem Gehirn gerattert. Was ist es? Wer kann es sein? Ja. Du hast eine Vermutung. Du musst die jetzt bitte nicht aussprechen, mit Namen natürlich nicht, aber du kannst es mir umschreiben. Also es ist eine Person, die kommt aus dem Raum Münster. Mhm. Und also die Person ist 33 Jahre alt. Mhm. In welchem Verhältnis stehst du zu dieser Person? Ich weiß nicht, kennst du diese Hotline-Nummern? Diese Flirtline und so? Ja, natürlich, ja. Dass es die gibt, kenne ich. Die Nummern kenne ich nicht auswendig. Ja, auf jeden Fall, diese Flirtline hatte die Summe aus Jux und Dollerei angerufen. Mhm. Und der hatte eigentlich eine ganz sympathische Stimme. Mhm. Und auf dieser Flirtline wird geraten, also nur deinen Vornamen zu nennen. Ja. Und auf keinen Fall, also wenn du dich mit den Leuten triffst, auf keinen Fall alleine sein. Mhm. Und ich hatte dann meinen Schwager mitgehabt und auch ein paar Freunde waren hier gewesen. Ja, und plötzlich fing derjenige halt an, sich zu betrinken. Ah, also das heißt, du hast dich mit dieser Person getroffen und sogar in deiner Wohnung getroffen. Ja. Was natürlich schon ziemlich doof ist, ne? Ja, klar. Ja. Besser immer am neutralen Ort, irgendwo in einem Café oder Restaurant. Genau. Der fing sich an zu betrinken und dann? Und dann fing er sich an zu betrinken und ich lasse keine Leute mehr mit dem Auto dann wegfahren, weil er mit dem Auto hier war. Mhm. Und dann habe ich dann zu ihm gesagt, weil ich habe ihm getraut. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, also er kann auf der Couch schlafen. Ja. Ja, und ich wurde dann nachts wach und da lag er plötzlich neben mir und versuchte mich auszuziehen. Mhm. Ja, und dann 3 Tage später habe ich dann von ihm selber erfahren, dass er eine Bewährungsstrafe hat wegen versuchter Vergewaltigung. Du geh mal nicht 3 Tage weiter, sondern erzähl, wie das deine Nacht lief dann. Er versuchte, dich auszuziehen. Hast du dich richtig ordentlich wehren können und die ganze Sache abstoppen können? Ja, also ich habe ihm dann gesagt, er möchte sich bitte wieder auf die Couch legen. Mhm. Und ich habe dann hinterher meine Zimmertür abgeschlossen. Also Nadja, das ist jetzt nochmal gut gegangen, ne? Ja. Aber man muss es ja so klar sagen, da bist du auch verdammt selbst schuld dran, ne? Ja. Sollte dir wirklich eine Lehre sein, auch anderen Leuten, solche Bekanntschaften nicht nach Hause zu holen, sondern vorsichtig das Ganze angehen zu lassen. Hm. Und dann auch noch da schlafen zu lassen, ist natürlich Wahnsinn. Ja, so, jetzt ist der Verdacht, geht in diese Richtung. Es ist nur ein Verdacht, das muss ja nicht sein. Ne? Ja, es ist nur ein Verdacht. Mhm. Halt, ne? Was machst du jetzt? Was ist zu tun? Ich meine, wie ernst nimmst du das? Denkst du, dass da wirklich was Ernsthaftes hintersteckt? Oder ja, ist also ich habe ziemliche Angst, ne? Mhm. Also ja, das ist, die Polizei benachrichtigt. Ich habe die Polizei benachrichtigt, nur die haben zu mir gesagt, das Einzige, was man machen kann, ist mein Telefon abhören. Mhm. Das müsste ich selber bei der Telekom beantragen. Mhm. Und das Einzige, was ich machen kann, direkt gegen diese Person, das ist eine Anzeige wegen Beleidigung. Mhm. Und mehr kann ich im Moment, beziehungsweise mehr können die von der Polizei auch nicht machen. Aber das ist doch schon mal was, vor allen Dingen auch das Telefon überwachen zu lassen. Ja. Hast du dich schon erkundigt, wie schnell man das machen kann, wie schnell das zu arrangieren ist? So wie die mir sagten, geht das eigentlich ruckzuck so. So, dann machst du das gleich morgen früh. Ja. Ne? Für den Fall, dass noch weiter was kommt, dann hat die Polizei was in der Hand. Mhm. Und das ist ja eine schlimme Situation für dich und auch für dein Kind, in so einer Angst leben zu müssen. Mhm. Auch wenn das vielleicht nicht so wirklich ernst meint, aber es macht einen ja doch Angst. Ja, und das Komische ist ja auch noch, er hat noch Klamotten von mir. Das ist Unterwäsche. Wie, die hat er mit nach Hause genommen? Ja, die fehlt mir. Die hat er geklaut, oder wie? Muss wohl. Die willst du jetzt aber nicht wiederhaben? Mm-mm. Nee. Das dachte ich jetzt aber auch, hoffe ich aber auch. Nein, also wer weiß, was der damit gemacht hat und nee. Ja. Möchte ich nicht wieder haben. Gut, aber das ganze Ding sollte eine Lehre sein. Ja, auf jeden Fall. Du rufst morgen die Polizei an, das heißt, arrangierst diese Fangschaltung. Mhm. Und dann hoffen wir, dass sich das Ganze irgendwie doch wieder alles einrenkt. Mhm. Und gut ausgeht. Ja. Ja, hoffe ich auch. Ne? Nadja, alles Gute. Ja, Domian? Ja. Kann ich von dir noch ein Autogramm bekommen? Kannst du haben. Alles musst klar. du aber auflegen, damit rufen wir dich nochmal an wegen der Anschrift. Ja, gut. Okay? Alles klar. Tschüss. Tschüss. Heute ist freie Themennacht und morgen haben wir ein Thema, das sage ich euch jetzt schon mal. Das Thema heißt die Schattenseiten der Prostitution. Großes Thema. Ich würde gerne mit allen Beteiligten, die in irgendeiner Weise mit Prostitution zu tun haben oder hatten und wirklich von den Schattenseiten, von den üblen Seiten, von den ätzenden Seiten, vielleicht auch von den menschenverachtenden Seiten erzählen möchten, mit denen würde ich gerne morgen reden. Die Schattenseiten der Prostitution. Tim ist jetzt bei mir und Tim ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Abend, Domian. Hallo Tim. Ich bin so ein bisschen aufgeregt, tut mir leid. Dein Thema. Also mein Thema ist, es geht eigentlich um meinen leiblichen Vater. Mhm. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 2 Jahre alt war. Ja. Und seitdem hatte ich also überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihm. Meine Mutter hat ihn also auch ziemlich von uns abgeschirmt. Die ganzen Familien haben sich auseinandergelebt. Gibt es noch mehr Geschwister? Mein Bruder, ja. Ja. Der ist also 3 Jahre älter als ich. Mhm. Und kennengelernt habe ich meinen Vater eigentlich auf der Hochzeit meines Bruders. Was eigentlich so ein ziemlich schreckliches Erlebnis, sage ich mal, in erster Linie für mich war, weil ich kam auch so auf dieses Standesamt drauf und ja. mein Bruder meinte dann also zu mir, das ist also dein Vater und ich blickte in ein vollkommen fremdes Gesicht. Wieso hat dein Bruder dir vorher nicht gesagt, dass der Vater kommen wird? Das hat er mir vorher gesagt. Ach, das hat er vorher gesagt. Hatten mir auch einige Fotos gezeigt. Hatten die denn schon länger Kontakt miteinander? Nein, auch erst kürzlich. Mhm. Erzähl mal weiter. Also das war dann ein schreckliches Erlebnis für dich, weil dann ein wildfremder Mann vor dir stand. Richtig. Ich wusste also im ersten Moment gar nicht, wie ich reagieren sollte. Ja. Und der Abend bzw. der Tag entwickelte sich aber eigentlich recht prächtig. Wir konnten uns gut unterhalten. Mhm. Und jetzt muss ich leider dazu sagen, ich habe es total versäumt, seine Nummer aufzuschreiben. Mhm. Aber mein Bruder versicherte mir also, er hätte noch Kontakt zu ihm und würde ihn also erreichen können. Ja, davon gehe ich auch aus. Wenn er ihn zur Hochzeit einladen kann, wird er auch eine Kontaktadresse haben. Richtig. Jetzt ist das Problem, dass mein Vater also umgezogen ist und keiner weiß, wohin. Mhm. Er hat also keine Adresse oder sonstige Dinge hinterlassen. Mhm. Und erfahren habe ich jetzt also über meinen Opa, der wiederum seinen Bruder kennt, dass er also wahrscheinlich jetzt an Magen- und Darmkrebs erkrankt ist. Mhm. Dein Vater. Richtig. Mhm. Und ich habe also jetzt auch ziemlich viele Hebel in Bewegung gesetzt, um ihn also vorher noch zu erreichen. Ob dieses Gerücht wirklich wahr ist, ich weiß es also nicht. Wann war denn diese Hochzeit von deinem Bruder? Die war vor gut 3 Jahren. Ach, vor 3 Jahren? Ja. Und das heißt, seit 3 Jahren suchst du ihn jetzt schon wieder oder wie? Ja, richtig. Seit 3 Jahren? Und seit 3 Jahren ist es euch allen nicht gelungen, herauszubekommen, wo er lebt, wie er lebt? Ja, genau. Das ist aber sonderbar alles. Ja, weil er ist auch geschäftlich unheimlich viel unterwegs und das Einzige, was wir erreichen konnten, also ich habe auch eng mit meinem Bruder zusammengearbeitet, er hat also eine Nummer rausbekommen, wo er ihn auf dem Anrufbeantworter reden konnte und viel mehr haben wir leider auch nicht erreicht. Und er hat sich nicht zurückgemeldet? Ja, noch nicht. Aber das bedeutet doch, also ich finde es schon eine sonderbare Geschichte. Es gibt einen Kontakt zwischen dem Vater und den verschollenen Söhnen, für ihn verschollenen Söhnen, die er nicht kannte zumindest. Er ist bei der Hochzeit und dann zieht er um und sagt niemandem, wohin er zieht. Das bedeutet doch, dass er mit euch nichts zu tun haben will. Wie kann man das anders deuten? Jeder normale Mensch, jeder normale Vater hätte doch euch oder deinen Bruder auch informiert, wohin er dann zieht. Und vor allen Dingen hätte er reagiert, nachdem dein Bruder ihm auf die Box gesprochen hat. Ja, also das ist auch eine Sache, die wir beide nicht verstehen so richtig. Ja, aber es ist doch völlig eindeutig. Das ist ein erwachsener Mann, wenn der seit 3 Jahren kein... Der weiß doch, wie ihr zu erreichen seid. Ja, richtig, genau. Also ich habe, wie gesagt, das alles nur von meinem Bruder gehört, dass er ihn also angerufen hat. Mhm. Und ich habe ihn dann Wie ist denn damals überhaupt dieser Kontakt näher zustande gekommen zwischen deinem Bruder und deinem Vater? Das weiß ich leider nicht. Also ich habe ihn damals gefragt, wie er ihn erreichen konnte, wie er ihn überhaupt zu seiner Hochzeit einladen konnte. Mhm. Und er sagte also nur, er hätte über Bekanntschaften seine Telefonnummer rausgekriegt. Mhm. Also aber mein Bruder, komisch. Wenn er seit 20 Jahren keinen Kontakt zu dem hat, kriegt man dann irgendwie über Bekanntschaften die Telefonnummer raus? Ja, also mein Bruder ist da ziemlich verschleiert, sag ich mal, in der Sache. Und du hast auch nicht so ein ganz enges und ganz offenes Verhältnis zu deinem Bruder? Nein, richtig. Das höre ich schon raus, ja. Du möchtest ihn gerne treffen, den Vater wieder. Ja, sehr gerne. Wie war denn das überhaupt, als du da mit ihm geredet hast, nach einer Weile? Welche Gefühle hattest du da? Begeisterung. Also sehr große Begeisterung, weil es war ein Mann, der mich von vorne bis hinten begeistert hat, wirklich. Mhm. Er ist also ein großer Geschäftsmann, aber in keinster Weise irgendwie eingebildet oder so und keine Vorurteile. Aber wenn er ein großer Geschäftsmann ist, dann muss es doch ganz einfach sein, wirklich rauszukriegen, wo der ist. Über die Firma oder so. Also ich weiß es nicht. Ich habe es bisher auch probiert, aber... Mhm. Sehr, sehr seltsam. Und du hast dich gut mit ihm verstanden. Gab es danach, nach der Trauung, noch irgendeine Feier, ein Essen oder sowas? Ja, bei meinem Bruder anschließend. Und da saßt ihr zusammen, habt euch gut unterhalten? Genau. Und hattest du denn den Eindruck, dass er sich für dich auch interessiert, dass du ihm auch sympathisch warst? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das auf jeden Fall. Aber hat er dir da eine Nummer hinterlassen, wie er erreichbar ist damals? Nein, er sagte also zu mir, ich hinterlasse deinem Bruder eine Karte von mir, eine Visitenkarte, und darüber kannst du mich jederzeit erreichen. Mhm. Nur ist er weg. Nur ist er weg, ja. Also, ich finde, das klingt nicht gut und wirft auch kein gutes Licht auf deinen Vater. Um nicht zu sagen, ich finde, es wirft ein sehr schlechtes Licht auf deinen Vater. Wenn er schon nach so vielen Jahren endlich seine Söhne trifft und sich dann so verhält, das ist doch keine Art und Weise. Eigentlich hättest du richtig einen Grund, sauer zu sein. Oder ihr hättet Grund, sauer zu sein. Tja, ich kann nur hoffen, dass er sich in irgendeiner Art und Weise meldet. Hast du die Hoffnung auch irgendwie im Kopf gehabt, hier anzurufen, dass er vielleicht zufälligerweise irgendwo das Radio laufen hat oder den Fernseher und dich an der Stimme erkennt? Ja. Mhm. Und du verknüpfst damit die Bitte, dass er sich gerne mit euch dann in Verbindung setzen möge? Ja, sehr, sehr gerne. Also ja. Ich möchte ihn wahnsinnig gerne wieder treffen. Mhm. Gut, Tim. Die Chancen sind wahrscheinlich sehr gering, aber wer weiß, ne? Es gibt viele Zufälle. Ja, wäre nett. Ja. Also, wir haben das Nötige von unserer Seite aus getan. Und wenn es so wäre, würde ich mich freuen für euch. Ja, ich danke dir. Alles Gute, tschüss. Domian, ja. Kann ich bitte noch ein Autogramm von dir haben? Ja, du legst auch bitte auf und wir rufen nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Okay, tschüss. Tschüss. Andreas, 27 Jahre alt. Guten Morgen. Richtig. Richtig. Andreas. Ja. Um was geht's? Es geht sich darum, dass es vielleicht schon vielen Menschen passiert ist. Mir ist es jetzt auch wieder mal passiert, da freue ich mich auch sehr drüber. Ich bin verliebt. Nein! Ja, aber das leider die falsche Person. Du bist verliebt, hat auch nicht jeder. Hm. Naja, wäre schön, wenn es jedem so treffen würde. Ja, ne? Allerdings. Aber es dürfte nicht so kompliziert sein, wie es bei mir ist. Also es ist ja fast immer kompliziert in der Liebe. Hm. Ja, aber nicht so. Natürlich nicht so kompliziert wie bei dir, das ist mir schon klar. Drum erzähl uns, was los ist, was vorgefallen ist. Ja, also wie gesagt, ich habe mich verliebt in eine sehr gute Freundin von mir. Mhm. Die Sache ist nur die, dass sie vergeben ist seit 2,5 Jahren. Mhm. Mit ihrem gemeinsamen, also mit ihrem Freund noch ein gemeinsames Kind hat. Mhm. Mittlerweile auch wieder schwanger ist von ihm. Ja. Ich aus Erzählungen von ihr weiß, also von ihr persönlich auch weiß und auch von den Geschwistern von ihr, dass das wohl nicht so wirklich glücklich ist, weil er wohl auch so ziemlich mit Drogen zu tun hat und unter Drogeneinfluss dann auch nicht unbedingt immer so nett zu dem Kind ist. Mhm. Wie lange seid ihr denn schon befreundet? Wir sind schon recht lange befreundet. Wie lange? Knapp ein Jahr jetzt. Ja, das ist nicht so lange. Ja, ich denke mal, eine Freundschaft entwickelt sich auch auf eine gewisse Zeit. Das war vorher nicht so eine wirkliche Freundschaft, sondern die Freundschaft als solches ist jetzt eigentlich seit einem Jahr. Okay, ich dachte, vorher es wäre so eine uralt Kindergartenfreundschaft oder sowas. Das nicht wirklich. Nein. Also ein Jahr. Und seit einem Jahr habt ihr so eine Kumpel-Freundschaft, platonisch gute Beziehung, oder? Richtig, genau. Also es ist eine sehr gute Freundschaft, weil man tauscht auch wirklich sehr viel aus. Aber du weißt dennoch nicht ganz genau, was da in ihrer Ehe passiert. Das erzählt sie dir nicht. Nein, es ist keine Ehe. Es ist also wirklich nur eine Freundschaft. Die Freundschaft, okay, in ihrer Beziehung. Genau. Genau. Ja, doch sie erzählt schon ein bisschen was darüber, ne? Also das, was ich weiß bisher und was sie mir erzählt, es ist also in den letzten Zeiten ist es also wirklich schlimmer geworden, was das angeht. Mhm. Und wie gesagt, ich bekomme also auch sehr viel von den Geschwistern von ihr mit, weil die mir eigentlich auch sehr viel erzählen. Und ich weiß jetzt nicht, soll ich da jetzt noch weiter hinfahren, weil mir das wehtut, wenn ich das sehe. Und die Sache ist, meine Gefühle für sie kann ich halt nicht abstreiten. Mhm. Wie oft seht ihr euch so in der Woche? Oder? Wie oft sehen wir uns? So 2 bis 3 Mal die Woche bestimmt. Doch, so viel? Mhm. Ja, doch. Und dann besuchst du sie bei ihr? Oder genau. Nein, ich besuche sie bei ihr und dann treffen wir uns auch schon mal im Stadion beim Fußball. Ja. Und dann spricht man halt erstmal so belangloses Zeug und ich sag mal, das ist wie so ein bisschen Aufwärmphase, ne? Also dieses belanglose Zeug und dann halt geht's halt ein bisschen tiefer. Ja. Wie ist euer Umgang miteinander? Umarmt ihr euch schon mal oder gibt's da schon mal ein Küsschen auf die Wange oder ist nein, das ganz, nein, nein, ganz distanziert? Nein. Das ist relativ distanziert. Was denkt sie sich denn dann so, was in dir vorgeht? Das würde ich gerne wissen. Ne? Ja, ja. Das würde ich echt gerne wissen. Ja, also du bist ein junger Mann und du bist nicht schwul. Suchst also eigentlich nicht nur so eine Freundschaft zu Frauen. Da könnte sie sich doch auch so gewisse Gedanken machen. Vielleicht ist der Andreas verknallt in mich. Wobei ich muss dazu sagen, ich bin, was das angeht, bin ich ihr gegenüber dann doch ein wenig distanziert, weil ich versuche das dann so ein bisschen abzublocken ihr gegenüber, weil wie gesagt, ich möchte da nicht intervenieren. Ich möchte also nicht der Grund sein, warum die beiden sich trennen. Fragt sie denn so irgendwie nach deinem Gefühlsleben, ob du Sex hast oder ob du mal verliebt bist oder so? Fragt sie da? Ist das Thema zwischen euch? Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, und na klar. Da, also bis auf das Thema sie, lässt du alles andere, erzählst du alles andere auch? Ja, ich vertraue ihr schon, ne? Also ich sage ihr schon, eventuell gibt es da mal jemanden, den ich sympathisch finde. Ja. Oder wenn es dann mal so sein soll, dass irgendwann mal vielleicht mal Sex zustande kommt, dann erzähle ich jetzt zwar nicht in allen Einzelheiten alles, ne? Aber sondern sag ihr dann auch, weil der Gentleman erzählt halt nicht alles, sag ihr dann, dass da was gewesen ist oder halt auch nicht, aber nicht mehr und nicht weniger. Ne? Hat sie schon mal eine Aussage darüber gemacht, welche Gefühle sie noch für ihren Freund hegt? Ist das Wort Liebe gefallen? Ja. Hat sie. Also sie hat, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, das ist schon ein bisschen länger her, da hat sie zu mir gesagt, dass seit einem gewissen Vorfall die Liebe eigentlich so ziemlich abgekühlt ist und sie eigentlich im Moment nur Mitleid mit ihm empfindet, weil wenn sie sich von ihm trennen würde, würde er vor dem Nichts stehen. Also, kann es durchaus sein. Ja, also es macht einen ja schon skeptisch, wenn eine Frau sich auf so eine Beziehung einlässt, wie sie sie mit dir hat. Da würde ich schon, wäre ich schon skeptisch, dass in ihrer Beziehung wiederum irgendwas nicht in Ordnung ist. Wobei ich muss dazu sagen, ich habe also, was freundschaftlich angeht, bin ich mit sehr vielen Frauen befreundet, die mir eigentlich auch sehr viel anvertrauen. Warum auch immer, keine Ahnung. Ich denke mal, dass ich für viele, was das angeht, eine ziemlich Vertrauensperson bin, weil ich auch sehr verschwiegen bin, was das angeht. Ja. Weil ich hasse nichts mehr, als es zu Dritten weiterzutragen. Und ich denke, habe am Anfang eigentlich auch gedacht, das wäre bei ihr genauso. Nur, ich kann halt also auch nicht durch die Blume fragen, was sie jetzt für mich empfindet. Die Grundfrage ist jetzt, was sollst du machen? Sollst du weiter den Kontakt aufrechterhalten? Ja, oder soll ich woanders suchen, ne? wie stark ist es denn? Wie stark ist das Verliebtsein denn? Wäre das eine Möglichkeit, woanders zu suchen? Oder wenn du ganz tief in dich hineinhörst, ist es doch sehr intensiv zu dieser Frau? Sagen wir es mal so, ich empfinde sehr viel für sie. Ich empfinde wirklich sehr viel für sie. Nur ich bin auch ein Mensch, ich merke irgendwann, wann es sich lohnt zu kämpfen, wann es sich nicht lohnt zu kämpfen, weil immer gegen Windmühlen zu kämpfen hat auch nicht so den großen Sinn. Und wenn ich merke, dass sich das bei denen wieder einrenkt, dann freue ich mich natürlich auch irgendwo für sie, ganz klar, weil sie für mich eine sehr gute Freundin ist. Und wie gesagt, ich möchte da nicht intervenieren. Wenn ich irgendwie bemerke, dass oder ich die Anstalten machen würde, ihr den Hof zu machen, dann möchte ich natürlich auch irgendwo eine gewisse Sicherheit, dass da eventuell auch was zurückkommen kann. Ja gut, mit Sicherheit ist das nur so eine Sache, ne? Ja, eine Garantie gibt es nur auf Elektroartikel, klar. Ja. aufgrund dessen, dass diese Beziehung doch relativ gestört zu sein scheint, sagen wir es mal so, hätte ich, wenn ich an deiner Stelle wäre, ich weiß, das ist diskutabel und da kann man auch anderer Auffassung sein, hätte ich an deiner Stelle nicht solche moralischen Bedenken, noch etwas näher an die Frau ranzugehen. Und ihr unter Umständen das auch zu signalisieren, was du möchtest. Also ihr quasi auch irgendwo klar zu machen, dass falls sie von dem Seil runterfällt, das unten im Netz ist, was sie aufhängt. Ja, ja. Wie alt ist sie? Sie ist jetzt 22. Gut. Dann ist es ihre Aufgabe und ihre Sache zu entscheiden und zu sagen, nein, ich mag dich sehr, Andreas, ich schätze deine Freundschaft, aber das ist nichts. Dann musst du damit umgehen, dann musst du überlegen, kann ich mit der nur befreundet sein oder muss ich mich ganz zurückziehen? Aber ich würde es machen, ich würde vorsichtig rangehen. Sie ist die Entscheider. Sie muss sagen, ob. Ja, natürlich, die Entscheidung kann ich ihr nicht abnehmen. Die Entscheidung trifft sie im Großen und Ganzen. Nein, selber. Und du machst es auch nicht kaputt. Ich habe das schon einige Male hier gesagt, nicht sehr viel wenn Leute sagen, ich habe jetzt eine Beziehung kaputt gemacht. Man macht von außen keine Beziehung kaputt. Es gehören immer zwei dazu, das ist richtig. Absolut, und da muss die Beziehung auch schon kaputt sein, wenn sie durch einen Dritten, der von außen kommt, wirklich kaputt geht. Ganz, da gebe ich dir vollkommen recht, weil es kann niemand in eine intakte Beziehung einbrechen. Das funktioniert gar nicht. Also ich würde vorsichtig weiter bei der Frau bleiben und ihr das auch auf eine adäquate Weise signalisieren, dass du vielleicht doch ein bisschen mehr empfindest als nur Freundschaft. Ich habe immer mit dem Gedanken gespielt, dir das eventuell durch die Blume mal so ein bisschen mitzuteilen, aber dass ich da jemanden kenne, der da so ein Problem hat mit irgendjemandem und da eventuell mal ein bisschen Rat bräuchte. Ist vielleicht ganz dumm, ganz banal. Naja, gut. Verstehe ich jetzt nicht. Der braucht da einen Rat? Ja, nein, dass ich da jemanden kenne, ja? Und der dieses Problem hat, ich beschreibe dann quasi mich als dritter Person. Ach so. Und bräuchte ja mal ihren Rat, was sie als Frau dazu denkt. Ja, mach das, das ist ja geschickt. Das ist doch ein bisschen vorsichtig und nicht so plump. Und dann kannst du auch schon abtasten, wie sie drauf ist und so. Ja, mach das. Finde ich gut. Okay. Alles Gute. Dir ebenso. Tschüss, mein Lieber. Tschüss. Wen haben wir jetzt? Die Christel. Die Christel ist 62 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Christel. Hallo. Dein Thema. Mein Thema, ja, das ist meine Ehe sozusagen. Naja, ich will es mal so sagen, also ich will mal in Telegram-Stil. Ja, mach mal, fass mal zusammen. Ja, voll zusammenfassen. Ja. Also unsere Ehe ist wirklich, ja, also sagen wir mal, auch wirklich das gewesen, was man sagt, es ist eine Ehe. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind nächstes Jahr 40 Jahre verheiratet. Jahre. Ja, eine lange Zeit. Ja. So, also im Telegram-Stil. Der erste Bruch war der, oder zumindest mal ein Riss, würde ich mal so bedeuten. Das ist eine Gerichtssache gewesen. Und da habe ich ihn aber vorher gewarnt. Ich habe gesagt, wir als deine Ehefrau und meine Tochter, das ist die jüngste, das dritte meiner Kinder, vor Gericht nicht aussagen, weil das in die Hose geht. Und genau das ist es gewesen. Und was ging es denn da? Musstet ihr für oder gegen den Mann aussagen? Ja, gegen. Und um was ging es? Es ging um, was heißt, es war kein Unfall, sondern es ist auf der Autobahn passiert. Das war am Wochenende, wenn wir nach unserem Campingplatz fahren. Und der Mann hat uns die, wie sagt man so schön, die Vorfahrt genommen, geschnitten. Und wir haben auch Anzeige erstattet. Wir sind dann zu der nächsten Polizeistelle gefahren und haben das auch angezeigt mit Kennzeichen und. Wie gesagt, es ist auch zur Gerichtsverhandlung gekommen. Ja, aber da musstest du doch dann für deinen Mann aussagen, oder wie? Ja, natürlich, ja, habe ich auch. Und was war da schlimm dran und was hat da eine Irritation gegeben? Es war das, es ist nicht so ausgegangen, wie er das gehofft hatte. Der Richter hat nicht für ihn. Ja. Der Mann, der okay, hat aber keinen Anwalt gehabt, hat sich selber verteidigt und hat das so hingestellt, als ob mein Mann derjenige gewesen wäre, der ihn genötigt hat. Okay, aber warum hat das einen Riss in eure Ehe gebracht? Das war deshalb, er hat wirklich nicht, wie sagt man so schön, gentleman-like reagiert. Er hat uns die Schuld gegeben, mir und meiner Tochter. Ach so. Er hat eine ganze Tage nicht mit uns geredet oder mit mir kaum und meiner Tochter gar nicht. Also quasi, dass du ihn dazu gedrungen hast, so zu fahren, wie er gefahren ist oder irgend so ein Unsinn. Ja, dass wir nicht gut genug für ihn ausgesagt haben. Oder so hätte. Bei Gericht, ach so, ja, ja. Ja, ja. So, das war der erste Riss. Der zweite war der, überhaupt da, was danach kam. Es war also, sagen wir mal, verschiedene Kleinigkeiten. Der Punkt war dann, als mein Mann zu viel Schulden gemacht hat. Ich habe damals einen Kontoauszug gefunden von der Bank, wo er sein Konto hatte. Und da hatten sich inzwischen 10.000 Mark Schulden drauf gehäuft. Das kannst du dir vorstellen, dass das für mich ein Schock war. Ja, für was hat er das Geld ausgegeben, weißt du das? Ziemlich für seine Trinkerei. Trinken. Er hat ziemlich viel getrunken. Und hat dann hinterher, also ohne mein Wissen, einfach ein Auto gekauft. Und da ich nicht so darauf reagiert habe, aus Freude, dass er ein neues Auto gekauft hat, habe ich ihm gesagt, hier, was soll das? Wir haben so viel Schulden, da kaufst du ein Auto. Ja. Ferner war es dann noch, weil jeder weiß, dass wenn ein Mann trinkt, also ist ja, das weiß sogar ein Schulkind, ist mit Sex nicht klappt. Aber er hat mir immer die Schuld gegeben daran. Geht das bis heute noch so, dass er dir da auch Vorwürfe macht? Das heißt, nicht gerade so sehr Vorwürfe, aber er meint, er sei im Recht gewesen. Du seid ja 40 Jahre verheiratet. Du bist 62, dein Mann ist wahrscheinlich in einem ähnlichen Alter wie du. Der ist 2 Jahre jünger als ich. Der ist 60 Jahre alt. Der ist jetzt im Rentenalter. Habe ich das jetzt so verstanden, dass sich in all den Jahren, du hast jetzt auch einige Beispiele genannt, so viel Missmut und Frust angesammelt hat bei dir, dass du ganz unglücklich bist in der Beziehung? Ich bin sehr, sehr unglücklich, Was war denn das Letzte, wo du gesagt hast, das ist ja unglaublich, dass er sich so verhält? Das Jüngste, der letzte Vorfall. Der letzte Vorfall, das war, ich will nicht sagen, dass wir viel drüber geredet hätten. Das war, als er ganz kurzfristig, bevor er jetzt die Rente gekriegt hat, arbeitslos geworden ist. Ja. Ist von heute auf morgen, hat ihm der Chef die Kündigung hingeknallt, er musste seine Sachen, also die Firma verlassen und gehen. Und jetzt haben wir natürlich ein bisschen von dem Leben, was ich als Putzfrau verdiene. Ich gehe auch noch arbeiten. Ich bin gezwungen zu arbeiten, weil meine behinderten Kinder ja nicht viel verdienen. Und die leben ja bei mir. Ach, du hast behinderte Kinder? Zwei geistig behinderte Kinder. Wie alt sind die? Mein Sohn, der ist, Moment mal, wir sind jetzt 39 Jahre verheiratet, der ist 38. Und meine Tochter ist 34. Beide sind geistig behindert? Ja. Das heißt, du hast wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Ja, richtig. Weißt du, in deinem Alter von 62 und gehst, musst noch putzen gehen und hast diesen Haushalt und die beiden Kinder zu versorgen. Ja, ja. Und bist so unglücklich in der Ehe. Oh ja. Du wolltest aber es gerade noch fertig erzählen. Er musste dann früher seinen Job dran geben, du musst arbeiten gehen. Da wolltest du irgendwas noch erzählen, dass dich da irgendwas sehr geärgert hat bei ihm. Oder es, mit ihm. Es hat mir nichts ausgemacht, ja, die Familie zu ernähren eine ganze Weile, bis er sein Arbeitslosengeld wieder gekriegt hat. Das Schlimme war nur das. Ich habe noch nicht einmal ein Dankeschön gesagt. Und das hat sehr weh getan. Verstehe. Mein Gott, Christel, dann bist du aber eine wirklich richtig unglückliche Frau, ne? Das kannst du wohl laut sagen. Ja. Und das schon über so lange Zeit. Ja, also über sehr viele Jahre. Waren die Kinder, ich meine, das ist ja nun was ganz, ganz Gewichtiges, waren deine beiden geistig behinderten Kinder auch so ein Grund, dass du sagtest, ich kann diese Familie nicht verlassen. Ich muss dabei bleiben. Du hättest damals mal sehen müssen, das war in der Zeit, wo ich die Scheidung eingereicht hat, wo er hinterher von dem Anwalt das Schreiben gekriegt hat. Ja. Es war, ja, hat ja nicht mehr viel gefehlt, da wäre ja die Gerichtsverhandlung gewesen, also die Scheidungszeit, ne? Und die Kinder haben unwahrscheinlich drunter gelitten. Meine älteste Tochter, die hat so geweint. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und da konnte ich doch meine Kinder nicht verlassen. Ja, verstehe. So dass dieses Thema eigentlich auch heute kein Thema ist, zu scheiden, sich scheiden zu lassen. Oder? Gäbe es irgendeine Möglichkeit, dass du mit den Kindern von ihm weggehst? Gäbe es da irgendeinen Weg? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Zumindest bis jetzt nicht. Meine Tochter, die Älteste, die will sich ja eine Wohnung suchen. Ne? Ich bin ja froh drum, damit sie, sagen wir mal, wenn wir nicht mehr sind, eine gewisse Selbstständigkeit hat. Kann sie das alleine so leben? Geht das? Ach, das wird, glaube ich, soweit ich weiß, wird das von der Werkstatt, wird das arrangiert. Und die andere? Das andere Kind? Mein Sohn. Ja, der braucht immer Hilfe. Gäbe es eine Möglichkeit? Ich sage jetzt einfach mal, spinne mal so rum. Nehmen wir mal an, die Tochter kriegt hier eine eigene Wohnung und das wäre dann auch betreut. Ja. Gäbe es die Möglichkeit, dass du zusammen mit deinem Sohn irgendwo lebst? Das ginge nicht. Das ginge nicht. Weil er braucht die Hand von dem Vater. Das heißt also, letztendlich seid ihr aneinander gekettet, auch aufgrund des Kindes, des Sohnes. Ja. Streitet ihr auch viel miteinander? In letzter Zeit weniger. Vielleicht ist es dann, wenn man auch dieses Alter erreicht hat und wenn man auch noch solche Verpflichtungen, solche Verklammerungen hat, wie du das jetzt gerade geschildert hast. Ja. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man dann einfach so irgendwie so ein Arrangement oder so einen Frieden findet, dass man auch gar nichts mehr von dem anderen erwartet, dass man einfach sich quasi wie so eine Wohngemeinschaft zusammentut. Ja, da sind wir ja mehr oder weniger. Ja, aber ich glaube, deine Traurigkeit resultierte auch daraus in den letzten Jahren, dass du immer noch gehofft hast, noch mehr, auch mehr Herz und mehr Gefühle von ihm zu kriegen. Und das kriegst du ja nicht. Nein, mein Mann ist ein Egoist. Der denkt bloß an sich. Und das Traurige ist ja, ich kenne das, selbst wenn ich wollte, ja immer noch nicht gehen. Ich betreue meine zwei Enkelkinder. Gibt es auch noch andere Kinder als die beiden Behinderten? Ich habe drei Kinder. Ah, so. Ah, ja. Meine Jüngste, das ist eine Tochter. Die ist inzwischen verheiratet und die braucht mich sehr. Die geht nämlich auch arbeiten und sie braucht den Verdienst, weil ihr Mann auch nicht so viel verdient. Er ist bei einer Zeitverarbeitungsfirma und er verdient nicht viel und sie braucht ihren Verdienst. Und deswegen betreue ich die Enkelkinder. Ja. Wissen Sie, das ist mein ganzer Sonnenschein. Ich schlage jetzt auch gar nicht vor, weil ich schon mitkriege, dass das wahrscheinlich vollkommen sinnlos ist, zu sagen, geht ihr zu einer Eheberatung. Wir waren. Ihr wart sogar. Ja. Und es hat nichts genutzt? Das war von Pro Familia. Mhm. Aber das hat nichts gebracht. Mhm. Wissen Sie, das geht eine Woche, vielleicht vier Wochen. Mhm. Wissen Sie, weißt du, und dann ist das alles weg, dann geht wieder das Alte. Christel, du musst irgendeinen Weg finden, dass du relativ in Frieden mit dem in eurer Wohnung wohnen kannst. Es scheint ja im Moment keine andere Lösung zu geben. Die Eheberatung funktioniert nicht. Du kannst dich nicht von ihm scheiden lassen, weil ihr die gemeinsame Verantwortung für den behinderten Sohn habt. Das heißt, dass du die schönen Sachen siehst, dass du deine Enkelkinder hast, dass du auch deine verheiratete Tochter hast, dass du dich an den sonnigen Dingen auf. Ich darf meinen Kindern ja nichts sagen, auch nicht meiner jüngsten Tochter. Warum nicht? Zwar hat die das damals mitgekriegt, dass ich mich scheiden hatte lassen wollen, aber sie war dann, zufrieden, dass wir zusammen blieben. So, da will ich aber dir noch was sagen. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den ich nicht in Ordnung finde. Warum schüttest du, das tut ja auch schon mal gut, warum schüttest du dein Herz beispielsweise nicht bei der jüngsten Tochter aus? Weil die selber Sorgen hat. Ist doch egal. Wenn man ein gutes Verhältnis, ein enges Verhältnis hat, dann erzählt man sich gegenseitig die Sorgen. Ich glaube, du nimmst so viel Rücksicht immerzu auf alle Leute und schluckst alles runter und du leidest persönlich so sehr daran, Christel. Ja. Ich finde, das löst die Problematik nicht. Aber es erleichtert so ein bisschen, wenn du einen Ansprechpartner hast, eine Vertrauensperson, sprich deine Tochter, und du kannst dich zumindest schon mal aussprechen. Die kennt die ganzen Familienverhältnisse, die weiß, um was es geht. Das stimmt schon. Ich möchte... Aber ich möchte sie trotzdem, sag ich noch nichts aus dem folgenden Grund. Wie gesagt, weil sie selber familiäre Probleme hat. Ich will ja nicht noch mehr Sorgen aufbürden. Sie hat sich schon oft, hat in der Familie nicht gestimmt und oft Streit gehabt. Und ich habe natürlich... Was meinst du, wie sie sich vielleicht auch freut, wenn sie der Mutti mal ein bisschen helfen kann? Und wenn die Mutti ihr das anvertraut, trotzdem, dass sie sehr starke eigene Probleme hat? Ich möchte mal Folgendes vorschlagen. Ich möchte, dass du eingehender jetzt noch mit meiner Psychologin redest, die dieses Gespräch mitbekommen hat. Die auch aus ihrer fachlichen Sichtweise heraus vielleicht dir doch noch ein paar sehr gute Ratschläge geben kann. Ja. Ich finde, dass du auf jeden Fall noch mehr so deinem Herzen Luft machen solltest, Christel, damit du nicht alles runterschluckst. Ich wollte ja, bei uns gibt es in der Nähe eine Klinik, wo man kann hingehen. Und das hatte ich ihm auch damals gesagt, dass ich das brauchte. Bloß er hat mich ja nicht gehen lassen. So, und genau darüber redest du jetzt auch noch mit meiner Psychologin, denn da muss er dich gehen lassen, dass du genau dir solche Sachen herausnimmst, um das Leben ein bisschen erträglicher zu machen. Du legst bitte auf und die Heide, so heißt meine Psychologin, ruft dich gleich an. Ja, ist in Ordnung. Alles Gute. Ja. Tschüss. Ich danke dir. Tschüss. Und wie gesagt, ich gucke deine Sendung jetzt trotzdem, also noch intensiver wie so. Mhm. Und ich wünsche dir nur eins, also dass deine Sendung noch sehr lange bleibt. Ich danke dir sehr herzlich, Christel. Alles Gute. Auf Wiederhören. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Marion, 19 Jahre, ist jetzt bei mir. Hallo. Hallo Marion. Na? Na? Was, bin ein über was reden? Aufgeregt. Auch heute sind alle aufgeregt, Mann. Ja. Bin ich denn so angsteinflößend? Ach nein, auf keinen Fall. Nein, aber ich kann schon verstehen, dass man, wenn man da so eine Weile gewartet hat am Telefon, ja, und dann klar. Geht's los und dann weiß man, da hören jetzt so viele Leute zu, dass man ein bisschen aufgeregt ist. Ja. Aber wir tun jetzt mal so, als wäre niemand sonst da, nur wir beide alleine, und legen jetzt los. Um was geht's? Es geht darum, ich möchte gerne von zu Hause ausziehen. Mhm. Und ich glaube, ich muss weiter aussehen. Also ich wurde früher, wo ich kleiner war, so Kindesalter, ich sag mal so 6, 7, schon geschlagen. Von dem Vater? Nee, von meiner Mutter. Meine Eltern sind geschieden, seitdem ich 4 bin. Ja. Und auch kein Kontakt zum Vater. Mhm. Und ich meine, das ist wieder ein anderes Thema, ist nicht erwähnenswert. Und meine Mutter ist dann immer teilweise ausgerastet, wegen Kleinigkeiten, Lappalien, Haushalt, was so in der Pubertät dann als kleines Mädchen so zicke, ne? Mhm. Wie das dann so anfängt. Mhm. Und es wurde dann auch immer schlimmer, so dass ich schlechte Noten dachte, sie hätte ich dann nach Hause gebracht, was mir aber heute bewusst ist, dass es nicht so war, weil es eigentlich ein normaler Durchschnitt ist als Schüler. Ja. Also zwischen 2 und 3. Und sie wollte halt immer, dass ich so gut bin wie sie, also ein Durchschnitt von 1. Und das hat sie nicht verstanden, bei jeder schlechten Arbeit, sei es eine 3 oder mal eine 4, was passieren kann. Also sie war so eine gute Schülerin früher? Ja. Mhm. Ich meine, ich habe mal ein Zeugnis von ihr gesehen, das war aber wirklich nur eins und ich weiß nicht, wie die anderen aussehen. Mhm. Und ja, dann ist das immer so ausgeartet, dass sie mich dann wirklich geschlagen hat und dass ich mal blutig in der Ecke gelegen habe. Ehrlich, so krass? Ja, kann auch sein. Auch als du älter schon warst? Ja. Wie alt warst du da? Das war erst vor 3 Monaten. Jetzt noch? Ja. Du bist jetzt 19 Jahre alt, habe ich gerade gesagt. Ich weiß. Da schlägt deine Mutter dich. Du gehst immer noch zur Schule? Fachabitur. Ja. Und wenn das nicht so richtig läuft, schlägt deine Mutter dich so, dass du blutig bist? Ja, wir hatten auch schon Jugendamt alles und Großeltern schon versucht zu reden, aber es hat nichts gebracht, weil ich wollte nur zur Polizei gehen oder sie anzeigen, weil es ist ja meine Mama und wir haben auch gute Zeiten, wo wir uns wirklich super verstehen und Spaß haben. Und ja. Bist du eigentlich das einzige Kind? Ja. Ja. Ich hatte auch vor zwei Wochen war ich im Krankenhaus für 11 Tage und hatte einen Nervenzusammenbruch. Da war ich dann auch da. Meine Mama kam nur 3-mal und war nur 5 Minuten da. Aber da musst du doch unter ständiger Angst und Verspannung sein und leben. Wenn ich sitze jetzt im Nebenzimmer, meine Mama schläft. Ja. Und ich will ja ein ganz normales Verhältnis zu ihr. Und das ist alles noch so frisch. Und ich meine, ich habe jetzt eine Wohnung und ich habe das Gefühl, sie sagt immer, ja, dann zieh aus, du kriegst von mir keinen Pfennig. Also Moment, du hast schon eine Wohnung organisiert? Ja. Und das wollte sie nicht, das hat sie versucht zu verhindern. Sie wollte das nicht. Und du hast das auch. Sie möchte nicht, dass ich an ihr Geld gehe. Und deswegen hat sie einen Rechtsanwalt eingeschaltet und will mich jetzt vor Gericht bringen. Du lieber Himmel. Aber ja. Du hast aus eigener Kraft diese Wohnung dir organisiert und angemietet? Also ich hatte den Vorschlag und meine Tante, die wohnt direkt nebenan und die versucht mich da, soweit es geht, zu unterstützen. Und das ist auch die Einzige, die dann auch gesagt hat, ich verzichte auf meine Schwester, das ist mir jetzt egal, du gehst vor. Und die hat dir auch geholfen, dann das alles zu machen. Genau. Wie sehe es denn dann überhaupt so realistisch aus, wenn du ausziehst? Ab wann ist die Wohnung frei? 14. oder 15.12. Schon, ist ja nicht mehr lange hin. Ich warte jetzt schon seit einem Monat. Von was würdest du dann leben? Gut, ich habe da immer ein Problem mit zu sagen, Sozialamt. Ich war aber schon da, habe schon alles in die Wege geleitet, habe auch alles alleine gemacht. Gut. Und hat viel Überwindung gekostet. Ja. Aber, Marion, so wie du den Fall schilderst, wie du dein Leben jetzt geschildert hast, hast du ja eigentlich eine Horrorzeit hinter dir. Ne? Ja. Kann man so sagen. Und auf der anderen Seite hast du so eine Sehnsucht danach, ich möchte eine gute Beziehung zu meiner Mama haben. Möchte ich auch. Möchtest du. Aber das scheint im Moment nicht zu funktionieren. Es hat ja noch nie funktioniert. Das haben mir so viele gedacht. Nur ich habe Angst davor. Ich sehe das so, wenn ich jetzt ausziehe. Vielleicht ist das Verhältnis dann irgendwann entspannter. Ich kann auch damit leben, wenn im Moment gar kein Kontakt besteht. Mhm. Aber ich habe Angst davor, dass sie sich nicht meldet, weil sie das auch gesagt hat. Dann gehe ich. Ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber Marion, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, mit dieser Frau auf engem Raum zu wohnen, unter permanenter Angst und auch mit der Gefahr verbunden zu leben, dass sie dich zusammenschlägt. Ja. Und das hat sie eben nicht nur, wie du es am Anfang gesagt hast, in deiner frühen Kindheit gemacht, sondern eben bis jetzt ins hohe Alter von 19 Jahren. Du bist eine erwachsene junge Frau, da schlägt die Mutter dich zusammen, weil du keine guten Schulnoten nach Hause bringst. Was ist denn das für eine Mutter? Das ist eine abgrundtief schlechte Mutter, sage ich dir, finde ich. Es tut mir leid, wenn ich dir das so sage. Aber vielleicht ist es gut, dass... Nee, ich sehe das genauso. Ja, ja. Es ist mir jetzt erst bewusst geworden, sage ich mal, in den letzten Monaten. So. Und was mir dann auch Angst macht, dass ich das jetzt weiß. Ja, ich kann mir auch denken, dass das sehr schwer ist, das so zu verkraften und das auch erstmal so runterzuschlucken. Ne? Und so anzunehmen überhaupt, auch so eine Einsicht. Aber ich finde den Schritt, die Schritte, die ihr eingeleitet habt, genau richtig, fabelhaft. Ich finde toll, dass deine Tante dich unterstützt. Ich finde mutig von dir, das ist ja auch kompliziert, das mit der Sozialhilfe und diesem ganzen Theater alles zu organisieren, auf die Ämter zu gehen. Geh in deine eigene Wohnung. Vielleicht gibt es eine Chance für euch beide, wenn ihr getrennt seid, dass die Frau mal zur Besinnung kommt. Und wenn sie erstmal dich völlig ignoriert, ist es auch sehr gut für dich. Und ich glaube, dass du nach einer gewissen Zeit richtig aufatmen wirst und wirst dich frei fühlen und vielleicht viel glücklicher fühlen als heute. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Du wirst nicht mehr Angst haben, Marion. Du wirst keine Angst mehr haben. Ich stelle mir das so schlimm vor, in einem Haus zu wohnen mit einem nahen Menschen und immer Angst vor dem zu haben. Du wirst nach Hause kommen und bist frei. Und wenn du mal eine 5 geschrieben hast, nur gut, da hast du eine 5 geschrieben oder eine 4. Ja. Keiner kontrolliert dich. Niemand sagt dir, was du musst und hier so und so und so und so und so. Diese Frau scheint dich ja permanent unterdrückt zu haben. Ist so, ne? Ja. Also ich kann meine eigene Meinung auch oder konnte es nie bei ihr durchsetzen, weil sie hat keinen Respekt vor mir. Mhm. Ich muss es aber ihr gegenüber haben. Wie schlimm, was du da sagst. Wie schlimm. Und wenn ich mit ihr reden wollte oder sag, komm, jetzt lass uns mal zusammensitzen, ich möchte gerne ausziehen, dann sagt sie, ja, lass mich mit deinem Teenie-Geschwafel in Ruhe. Sie denkt immer noch, ich bin 13, 14. So, und jetzt wird sie kapieren, dass du nicht mehr 13, 14 bist. Aber wie du das alles so erzählst, du bettelst ja quasi um ein bisschen Zuneigung, ne, von ihr. Ja, und das hole ich mir woanders. Wo holst du es dir? Versuchen bei anderen Leuten, wo ich dann wirklich manchmal auf gut Deutsch auf die Schnauze falle. Also bei Freunden oder? Ja, ja. Aber die dann auch mehr, die sind nicht neutral. Die sagen dann, ja, deine Mama ist schlecht und ach, ich würde sofort aussehen. Ich weiß nicht, die können sich dann in mich nicht so reinversetzen. Und ich suche die Zuneigung mehr außerhalb als hier in der Familie. Du wirst auch noch lange brauchen, bis du dich etwas erholt hast aus dieser Zeit, sage ich mal. Und ich hoffe auch, dass deine Meinung über deine Mutter, wenn du erstmal ein bisschen auf Distanz bist, noch kritischer wird. Und du das noch mehr kapierst, was diese Frau dir angetan hat in all den Jahren. Und die sich verdammt anstrengen muss, um das wieder gut zu machen irgendwann. Deswegen möchte ich dich nochmal wirklich sehr ermutigen, als jemand, der dich nicht kennt, der wildfremd ist, der nur die Geschichte jetzt so gehört hat, wie du sie mir beschrieben hast. Ich ermutige dich, diese Schritte wirklich zu gehen. Auch wenn es ein schwerer Schritt ist, auch für eine junge Frau. Und ein trauriger Schritt auch, das weiß ich. Aber es ist ein richtiger Schritt. Es ist ein richtiger Schritt in ein vielleicht besseres Leben. Nicht vielleicht, mit Sicherheit in ein besseres Leben, Marion. Es wird am Anfang schwer sein, aber es wird ein besseres Leben werden. Und du hast ja noch, das habe ich auch so verstanden, dass diese Tante da auch so ein Anlehnungspunkt für dich ist, ne? Wo du so ein bisschen Hilfe kriegst. Ist ja auch gut, dann bist du nicht so ganz alleine. Ja, aber das ist auch wieder so familiär und dann kann sie auch nicht so neutral bleiben. Gut. Das ist klar. Gut, klar. Aber das Allerwichtigste ist raus aus der Wohnung, weg von dieser Frau. Und in vier Wochen hast du deine eigenen vier Wände. Weihnachten musst du mit der nicht mehr zusammen sein. Aber ich habe noch ein paar Tage vor mir jetzt, was Rechtsanwalt angeht, da muss ich noch in Montag und ich muss jetzt auch Einklage heben oder mir einen Rechtsbeistand besser gesagt. Schlimm, holen. Schlimm. Aber da musst du jetzt durch, da musst du jetzt auf die Zähne beißen. Das wirst du auch schaffen, Mario. Das musst du für dein Leben machen, von dem du träumst, was du gerne mal später machen möchtest. Da musst du jetzt stark sein. Ich wünsche dir wirklich alles, alles Liebe und alles Gute. Möchtest du vielleicht auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin reden? Ja, ich bin in therapeutischer Behandlung. Gut, dann brauchen wir das vielleicht hier. Ich glaube, das würde mich dann nur verwirren, sonst würde ich es gerne machen. Ja. Okay. Also, ich wünsche dir von Herzen einen guten Start in deine eigene Welt. Und es ist eine richtige Entscheidung und zieh jetzt die letzten Tage, die letzten Wochen noch gut durch. Ich wollte noch was sagen, deine Worte haben jetzt richtig gut getan. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Ich meine, ich muss jetzt in ein paar Stunden wieder aufstehen zur Schule, aber ich kann sowieso nicht schlafen. Aber das tat richtig gut, danke schön. Alles Liebe, Marion. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Nadine, 18 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Nadine. Was ist los? Ja, ich habe ein kleines Problem mit meinem Freund. Erzähl es. Also ich könnte auch sagen, dass es ein größeres Problem ist. Und zwar seit 3 Monaten, ja, ich würde sagen, jetzt seit 3 Monaten ist es wirklich sehr schlimm mit unserer Beziehung. Wie lange gibt's die Beziehung denn schon? 1,5 Jahre. Ja. Also über 1,5 Jahre. Ja, und was ist jetzt in den letzten 3 Monaten so schlimm? Also wir führen eine Fernbeziehung, das muss ich schon mal dazu sagen. Ja. Er wohnt in Bielefeld und ich in Düsseldorf. Das sind wie viele Kilometer ungefähr? Ich würde sagen so 200. 200, ja. Ja. Aber kann ich nicht genau sagen. Ungefähr so. Ja. Also 2 Stunden Zug fahre ich schon. Ja. Ja. Ja, und mein Problem ist einfach, ich will jetzt seit, ich würde sagen, seit 3 Monaten nicht mehr wirklich mit ihm schlafen. Willst du nicht mehr? Nein, ich möchte es nicht mehr. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Also wenn er nicht bei mir ist, wir sehen uns meistens nur am Wochenende oder in den Ferien, dann denke ich sehr oft an ihn und auch an Sex mit ihm. Mhm. Nur wenn er dann da ist und versucht irgendwie an mich ranzukommen, dann blocke ich sofort ab und möchte es dann nicht. Und das muss ja einen Grund haben. Ja. Wenn du Sehnsucht eigentlich danach hast, wenn er nicht da ist. Ja. Und dann plötzlich, wenn er da ist, willst du nicht mehr. Ja. Ich weiß, ich habe auch schon jetzt mir Gedanken darüber gemacht, aber... Ist es denn, wenn ihr denn miteinander geschlafen habt, letztendlich nicht schön für dich? Doch, das ist schön, wenn ich mit ihm geschlafen habe. Mhm. Also, ich weiß nicht, was das ist. Es ist ja auch erst seit 3 Monaten und davor... Naja, immerhin, ne? 3 Monate. Ja, wir schlafen schon ab und zu miteinander. Mhm. Nur, soweit er halt irgendwie versucht, an mich ranzukommen, mich irgendwie berührt, dann... blocke ich direkt an, dann denke ich direkt, auch wenn er nur mit mir kuscheln will, jetzt will er Sex. Und dann ist das war vorher, vor den 3 Monaten, war das alles anders und völlig normal. Das war, ihr habt Spaß miteinander gehabt, habt euch gefreut aufeinander und so weiter. Ja. Gab es da vor 3 Monaten irgendein Ereignis? Im Oktober hat er fast mit mir Schluss gemacht. Mhm. Und das da haben wir uns nochmal zusammengerappelt und dann haben wir es nochmal versucht. Mhm. Also es ist seitdem läuft es ja jetzt wieder. Aber wenn er Schluss macht, dann ist doch da auch irgendwas nicht in Ordnung seinerseits. Warum wollte er Schluss machen? Weil ich mich seiner Meinung nach nicht liebevoll und korrekt verhalte. Liebevoll? Also, meint er damit auch? Bezieht sich das auch auf die Sexualität? Nein, ich würde sagen, er meint, also ich bin sehr manchmal, wie soll ich das erklären, so rüde und gemein zu ihm. Achso, warum bist du das? Weiß ich nicht. Also das Und das war für ihn so schlimm, dass er dann gesagt hat, ich möchte das nicht mehr, ich will Schluss machen. Ja, er hat gesagt, er kann das nicht mehr, es ist zu schwer für ihn. Aber dann habt ihr euch wieder berappelt. Ja. Aber dennoch klappt es mit der Sexualität nicht. Ja. Mhm. Liebst du ihn richtig? Ja. Wirklich? Ja. Von ganzem Herzen? Ja. Magst du auch so seinen Körper? Ja. Mhm. Wenn er nicht da ist, sagst du, dass du schon sexuelle Gedanken auch bezogen auf ihn hast. Ja. Das heißt, du hast so ein sexuelle, dein Begehren ist schon da und eine Lust. Ja. Befriedigst du dich auch selbst, wenn er ist ja nicht oft bei dir. Befriedigst du dich selbst? Ja. Das schon. Mhm. Denkst du dann an ihn auch manchmal dabei? Meistens, ja. Mhm. Und dann, wenn er da ist, geht's nicht? Ja, soweit er irgendwie versucht, auch wie gesagt, nur zu kuscheln, blocke ich eigentlich meistens ab. Also wir schlafen schon ab und zu miteinander, aber das ist dann auch nur, wenn ich auf ihn zugehe oder ganz selten, wenn er auf mich zukommt. Wenn es dann passiert, musst du dich dann sehr zusammenreißen und lässt es dann über dich ergehen? Nein. Dann gefällt es dir auch? Ja, dann... Also ist keinerlei Ekel oder so etwas? Nein. Ist da? Nein. Mhm. Nun haben wir sehr viel über Sexualität gesprochen. Das ist zwar eine wichtige Sache, aber das ist ja nicht unbedingt auch die Hauptsache. Nein. Wie läuft es denn sonst so in dem Kontakt, wenn ihr euch seht? Ist es eher angespannt oder? Nee, nicht angespannt. Wir sind eigentlich meistens liebevoll miteinander. Mhm. Also das heißt, nach dieser Trennung... ist es dann doch wieder, hat es sich so eingerenkt, dass der Kontakt eigentlich gut ist sogar und harmonisch. Ja. Aber es passiert eben nichts im Bett von deiner Seite aus, richtig? Ja, leider. Mhm. So, jetzt sage ich auch ein dickes Leider. Du hörst im Hintergrund die Musik. Ja. Was mir sehr leid tut, aber wir werden dich gleich nochmal anrufen und das Gespräch fortsetzen. Mhm. Wir können es leider jetzt nicht mehr hier auf dem Sender machen. Das müssen wir noch rauskriegen, was da los ist, ne? Okay. Ja. Liebe Nadine, jetzt hatte ich schon Mario gesagt. Liebe Nadine, bis gleich. Okay. Tschüss, Nadine. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik war Michael Jansen und unser Thema morgen heißt die Schattenseiten der Prostitution. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die direkt, indirekt mit Prostitution etwas zu tun haben oder zu tun hatten und auch schon so aus dem Nähkästchen plaudern können und über die üblen Seiten, eben die Schattenseiten, erzählen können. Ab 0 Uhr könnt ihr uns erreichen unter der bekannten Telefonnummer und um 1 sind wir hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.